wegen der Richtung, die sie repräsentierten, publizistisch bekämpft und herabgesetzt wurden. Die Zirkel derer, die Wagner feindselig fasziniert gegenüberstanden, als wäre er ein Verhängnis, das über die Musik hereingebrochen war, gingen von so verschiedenen ästhetischen Prämissen aus, dass es eigentlich unmöglich war, sie überhaupt als eine in sich geschlossene Partei aufzufassen. Was sie zusammenhielt, war der Widerstand gegen Wagner und nichts sonst. Und Brahms musste sich, wenn er zum Gegenpapst ausgerufen wurde, als Leitfigur fühlen, die nicht um ihrer selbst und des eigenen Werkes willen, sondern als Mittel zum Zweck der Polemik gegen den anderen auf den Schild gehoben wurde. Zu rekonstruieren, seit wann Brahms nicht nur als Exponent einer Gegenpartei, sondern auch als gleichberechtigter musikalischer Antipode Wagners aufgefasst worden ist, dürfte schwierig, wenn nicht unmöglich sein. Aber es scheint, dass Wagners Polemik von 1879, die er in dem Aufsatz über die Anwendung der Musik auf das Drama fortsetzte, ein Zeichen des irritierenden Gefühls war, dass in Brahms, der ihm bis dahin als talentierter Traditionalist erscheinen konnte, ein Komponist herangewachsen war, der in den Gang der Musikgeschichte kaum weniger entscheidend eingriff als er, Wagner selbst. Die Wirkungsgeschichte von Wagner und Brahms ist demnach im 19. Jahrhundert durch ein Denken in Parteigegensätzen bestimmt worden. Das nicht in der Absicht, jedenfalls nicht in der ursprünglichen Absicht, der Komponisten lag und das sich nur zum geringeren Teil aus dem Charakter ihrer Werke erklären lässt. Im Wesentlichen dagegen durch Übertragung eines Denkschemas aus der Politik in die Musik entstanden ist. Die externe Herkunft der Anschauungsform änderte jedoch nichts daran, dass es sich um eine geschichtliche Realität handelt, die ernst genommen werden muss, obwohl sie den Intentionen der Komponisten, der Akteure der Geschichte, zuwiderlief. Gattungsdifferenzen. Die Auseinandersetzung zwischen den Anhängern von Wagner und Liszt und denen von Brahms konnte allerdings, so erbittert sie war, einem Außenstehenden als schiefer Dialog erscheinen, in dem die Streitenden aneinander vorbei über verschiedene Gegenstände redeten. Denn die Neudeutschen, zu denen Franz Brendel außer Wagner und Liszt paradoxerweise auch Berlioz zählte, komponierten Musikdramen und symphonische Dichtungen. Die Konservativen dagegen Oratorien, Symphonien, Streichquartette, lyrische Klavierstücke und Lieder. Grenzüberschreitungen wirkten als Herausforderungen, die den Parteienstreit noch heftiger werden ließ, als er ohnehin schon war. Die polemische Härte, mit der Eduard Hanslick die Symphonien Anton Bruckners behandelte, Symphonien, die gewissermaßen Wagners musikalische Sprache in einen Bereich hineintrugen, den die Konservativen als angestammten Besitz betrachteten, ging weit über die Feindseligkeit hinaus, die er Wagners späteren Werken entgegenbrachte. Und dass Hugo Wolf sich Wagners Stil zu eigen machte, wirkte darum besonders provozierend, weil es im Lied geschah. In einer Gattung, die nach der Auffassung von Brahms eine stilistische Angleichung an das Musikdrama nicht ertrug, ohne in ihrem Wesen, bei dessen Bestimmung sich Brahms an der Ästhetik Goethes orientierte, verletzt zu werden. Dass Grenzüberschreitungen, oder was man dafür hielt, zur Polemik herausforderten, mag verständlich sein. Weniger einleuchtend aber ist es, dass zwischen den stilistisch modernen Gattungen einerseits, dem Musikdrama und der symphonischen Dichtung, und den stilistisch konservativen Bereichen andererseits, der Symphonie und der Kammermusik, keine Koexistenz aus Gleichgültigkeit möglich war, so dass man sich in Frieden ließ, statt übereinander herzufallen. Und um zu begreifen, warum eine bloße Aufteilung des Terrains nicht genügte, um Kontroversen zu verhindern oder mindestens zu dämpfen, muss man sich bewusst machen, dass die Bedeutung der musikalischen Gattungsunterschiede im 19. Jahrhundert immer geringer und die der generellen Stildifferenzen immer größer geworden ist. Die Abgrenzung von Sachbereichen wurde von dem Gegensatz zwischen Parteien, die sich um Stilprinzipien sammelten, überlagert. In der neuen Musik des 20. Jahrhunderts kann man von musikalischen Gattungen, die sich durch Stildifferenzen voneinander abheben, kaum mehr sprechen. Und es fällt darum schwer, sich in vergangene Epochen, in denen ästhetische Urteile sich primär auf Gattungsnormen stützten, zurückzuversetzen. Noch für Mendelssohn bildeten Gattungstraditionen die Voraussetzung für die Wahl der Stilhöhe und des Grades von stilistischer Avanciertheit, die er jeweils für angemessen hielt. Im Oratorium orientierte er sich an Händel und Bach, im Lied an der Ästhetik Goethes, in der Symphonie an Beethoven. Nicht nur die Vorbilder aber waren verschieden, sondern auch die Art der Beeinflussung durch sie. Bachs und Händels Oratorien bildeten ein Modell, das in Mendelssohns Paulus zwar nicht imitiert, aber mit romantischen Mitteln, zu denen auch archaisierende Strukturen gehörten, reproduziert wurde. Dagegen wirkten Beethovens Symphonien dadurch als Vorbild, dass sie einen Komponisten, der sich an ihnen orientierte, dazu zwangen, Beethoven gerade nicht nachzuahmen, sondern ähnlich originell zu werden, wie er selbst es gewesen war. Die Überzeugung, dass in bestimmten Gattungen eine stilistische Avanciertheit möglich und sinnvoll war, die in anderen Gattungen nicht am Platze gewesen wäre, gehörte demnach, wie es scheint, zu den ästhetischen Maximen des frühen 19. Jahrhunderts. Dass später, ungefähr seit der Jahrhundertmitte, eine Koexistenz von fortschrittlichen und konservativen Gattungen, nicht ohne einen Parteienstreit, in dem die eine Seite der anderen das ästhetische Daseinsrecht absprach, möglich erschien, war nicht in einer Gleichgültigkeit der Komponisten gegenüber Gattungsunterschieden begründet. Wagner war sich der Bedeutung solcher Differenzen ebenso bewusst wie Brahms. In dem Aufsatz über die Anwendung der Musik auf das Drama betonte Wagner 1879, dass die harmonischen und kontrapunktischen Risiken, die er im Musikdrama eingehen konnte, weil sie sich als Ausdruck der dramatischen Situation rechtfertigen ließen, in einer Symphonie, wo sie unbegründet blieben, fehl am Platze wären. Und Brahms, der die Tristan-Partitur bewunderte, fühlte sich andererseits von den an Wagner erinnernden Zügen in Bruckners Symphonien abgestoßen. Die Gewohnheit, von Gattungsunterschieden zu abstrahieren und sich über generelle, nicht an Gattungen gebundene Stildifferenzen zu streiten, als wäre es gleichgültig, ob eine Schreibweise in der Oper oder in der Kammermusik um sich greift, ist in der neuen Musik des 20. Jahrhunderts so selbstverständlich geworden, dass es einer Anstrengung der Reflexion bedarf, um sich bewusst zu machen, wie seltsam sie genau genommen ist. Im musikalischen Parteienstreit des späteren 19. Jahrhunderts aber bildete sich das von den Gattungen abstrahierende Urteil über Stile zuerst heraus. Entgegen der Einsicht in Gattungsdifferenzen, von der sowohl Wagner als auch Brahms sich in ihrer kompositorischen Praxis noch leiten ließen, die Opernpläne, die Brahms von Zeit zu Zeit erwog, erreichten, wie es scheint, niemals das Stadium, in dem sich konkrete musikalische Umrisse abzeichneten, neigte die Kritik zu einer Neutralisierung, die gewissermaßen die Kehrseite des Parteienstreits bildete. Je weniger man, und das gilt für die Auseinandersetzungen über Schönberg und Strawinsky, ebenso wie für die über Wagner und Brahms, die Unterschiede der Gattungsstile berücksichtigte, umso heftiger, und das heißt undifferenzierter, konnte man darüber streiten, welchem generellen Stil die Zukunft gehöre und welcher dazu verurteilt sei, zum Schutt der Vergangenheit geworfen zu werden. Musikalische Logik. In einer Auseinandersetzung mit Wagners Abhandlung Zukunftsmusik, die gerade erschienen war, zeigte sich Ferdinand Hiller, der zur konservativen Partei Leipziger Observanz gehörte, 1860 erstaunt und befremdet über Wagners Behauptung, dass sich beim Hören einer Beethoven-Symphonie die Frage nach dem Warum, nach der inneren Begründung des musikalischen Ausdrucks, nicht gänzlich zum Schweigen bringen lasse. Dass der unmusikalische, aber nicht fantasielose Zuhörer die Frage aufwirft, mag hingehen. Dass aber der musikalische Zuhörer und vollends der Musiker selbst nicht eine Symphonie Beethovens als eine in sich ganz vollendete, abgeschlossene, die musikalische Logik, die einzige, welche hier zur Sprache kommt, durchaus befriedigende Schöpfung aufnehme, ohne nach etwas anderem zu fragen, ist kaum begreiflich. Wer nach dem Genuss eines solchen Werkes irgendeine Erklärung verlangt, mag einen ganz gebildeten Geist besitzen, aber ganz gewiss keine eigentlich musikalische Natur. Die Meinung, Wagners Musikdramen und Liszts symphonische Dichtungen seien weniger durch eine musikalische als durch eine außermusikalische Logik, durch die Deutlichkeit, mit der dramatische oder programmatische Sujets musikalisch dargestellt werden, begründet und ästhetisch gerechtfertigt, gehört zu den Vorurteilen, die sich nur mit Mühe zerstreuen lassen, weil die streitenden Parteien des 19. Jahrhunderts sie miteinander teilten. Nichts aber ist falscher als die Auffassung, dass die szenische oder programmatische Bedeutung eines musikalischen Details ein Ersatz für dessen formale Begründung im musikalischen Strukturzusammenhang sein könne. Für Richard Strauss war es selbstverständlich, dass Programmmusik nicht anders als absolute Musik den Forderungen der musikalischen Logik genügen müsse. Und Werke, in denen das Programm dazu diente, Brüche und Risse der musikalischen Struktur mit einem Schein von ästhetischer Rechtfertigung auszustatten, bezeichnete er mit einem Terminus, der unter Musikern immer ein Ausdruck von Geringschätzung ist, als literarisch. So wenig aber die Existenz einer musikalischen Logik, die unabhängig vom ästhetischen Außenhalt wirksam ist, in Liszts symphonischen Dichtungen und in Wagners Musikdramen geleugnet werden kann, so wenig ist sie mit der Art von Logik identisch, die in den Symphonien und der Kammermusik von Brahms ein Extrem an Differenzierung und an Integration erreichte. Nicht musikalische und außermusikalische Logik, sondern verschiedene Ausprägungen musikalischer Logik müssen unterschieden werden, wenn man den fundamentalen ästhetischen und kompositionstechnischen Differenzen, die zwischen Wagner und Brahms bestehen, auf die Spur kommen will, ohne sie unzulässig zu vergröbern. Als Indiz musikalischen Fortschritts galt im 19. Jahrhundert neben der Differenzierung der musikalischen Formen, die manchmal als Auflösung interpretiert wurde, vor allem die Entwicklung der Harmonik, das heißt der Akkordstrukturen und der Akkordzusammenhänge. Von einem Fortschritt der Melodik und des Kontrapunkts war nicht die Rede, abgesehen von der Proklamation der unendlichen im Gegensatz zur engen Melodie. Die Akkordstrukturen wurden von Wagner durch eine Chromatisierung modifiziert, deren Konsequenzen in der neuen Musik des 20. Jahrhunderts zur Atonalität führten. Wenn man ein Dominant-Sept-Akkord durch eine None ergänzt, und außerdem die Quinte durch chromatische Alterationen nach oben und unten ersetzt, so entsteht ein Gebilde, das noch ebenso wie der Dominant-Sept-Akkord zur Auflösung in einen Dreiklang tendiert. Ein Gebilde aber, das durch Versetzung der None in die untere Oktave, die in der traditionellen Harmonielehre nicht ohne Grund verboten war, in einen Ganztonklang umgewandelt werden kann, der eine atonale, nicht mehr auf ein Zentrum bezogene Struktur darstellt. Von nicht geringerer Bedeutung als die Modifikation der Akkordstrukturen war in Wagners Harmonik die tiefgreifende Veränderung der Akkordzusammenhänge. Die tonale Harmonik, die im 17. Jahrhundert entstanden war, beruhte auf dem Prinzip, dass Akkorde insofern einen Konnex bilden, als sie unmittelbar oder indirekt auf ein Zentrum, einen Grundakkord bezogen sind. In Wagners Harmonik aber ist, um grob zu simplifizieren, zwar der Schritt vom einen Akkord zum nächsten und dann vom nächsten zum übernächsten tonal verständlich. Und das heißt, die Akkordverbindung lässt sich ohne Gewaltsamkeit als Stufenfolge in einer bestimmten Tonart interpretieren. Aber der tonale Zusammenhang über eine längere Strecke ist nicht selten aufgehoben oder unkenntlich. Und es entsteht das, was Arnold Schönberg als wandernde Tonalität bezeichnete. Die einzelnen Partikel sind in sich tonal, aber der Fortgang in größeren Dimensionen beruht auf bloßer Verkettung, nicht auf Zentrierung. Die Teile hängen aneinander, ohne auf eine Mitte bezogen zu sein. Man kann die These von der wandernden Tonalität bei Wagner allerdings leugnen. Denn die Tonalitätstheorie erlaubt die Festsetzung eines Zentrums als Bezugspunkt für eine prinzipiell unendliche Menge von immer entfernter, miteinander verwandten Akkorden. Die Unmöglichkeit, die Reichweite der Theorie zu begrenzen, ist jedoch wissenschaftlich kein Vorzug, sondern ein Mangel. Und in der musikalischen Wirklichkeit kann von einer Ausdehnung der Tonartregionen ins Unermessliche, einer Ausdehnung, durch die man Wagners wandernder Tonalität den Schein tonaler Geschlossenheit aufprägen könnte, nicht sinnvoll die Rede sein. Die theoretische Problematik ist nicht ohne historische Bedeutung, weil es für die Harmonik von Brahms, im Unterschied zu der von Wagner, charakteristisch ist, einen über die klassisch-romantische Tradition weit hinausgehenden Reichtum an Akkordstufen auszubreiten, ohne jemals die Bezogenheit auf ein Zentrum zu gefährden. Und man kann in der Differenz zwischen Verkettung und Zentrierung, bei gemeinsamer Tendenz zur Erweiterung des Akkordbestandes, einen geschichtlich wesentlichen Sachverhalt sehen, der es gestattet, den Gegensatz zwischen Fortschrittspartei und Konservatismus analytisch im musikalischen Material dingfest zu machen. Denn eine ideengeschichtliche Interpretation des musikalisch-technischen Gegensatzes liegt nahe, dass sich die sprengende, grenzenüberschreitende Tendenz der wandernden Tonalität als Signatur eines musikalischen Fortschritts auffassen lässt, ist ebenso offenkundig wie der Konservatismus des Verfahrens, eine Entwicklung zwar weiterzutreiben, ohne aber die Prinzipien, von denen das überlieferte System getragen wird, preiszugeben oder zu gefährden. Mit der Ausprägung einer stufenreichen und dennoch unmissverständlich auf ein Zentrum bezogenen Harmonik ist bei Brahms eine Technik verbunden, die Schönberg in dem Aufsatz Brahms der Fortschrittliche als entwickelnde Variation bezeichnete und die man als Erweiterung der klassischen Methode der thematisch-motivischen Arbeit verstehen kann. Das Verfahren, die Motive eines Satzes, und zwar nicht nur die primären, formbestimmenden, sondern auch die sekundären, ergänzenden Motive, auseinander abzuleiten, breitete sich bei Brahms über ganze Sätze aus. Allerdings gerät man als Analysierender leicht in Versuchung, den Beziehungsreichtum, den man rekonstruiert oder konstruiert, zu übertreiben und die Grenze, an der die Interpretation der musikalischen Realität in ein Warnsystem übergeht, zu überschreiten. Die Differenzierung der entwickelnden Variation hängt mit dem harmonischen Stufenreichtum insofern eng zusammen, als die Ableitung von Motivvarianten durch die zugrunde liegende Harmonik ihre Substanz und ihre Richtung erhält, sodass der Variantenreichtum gewissermaßen eine Kehrseite des Stufenreichtums ist. Andererseits aber, und darin liegt ein konservativer Zug, konnte Brahms gerade wegen der Tendenz zur Differenzierung der entwickelnden Variationen auf die überlieferten Formen, vor allem die Sonatenform, nicht verzichten. Die harmonische Begründung von Varianten genügt allein noch nicht, um den motivischen Gestaltenreichtum zu rechtfertigen. Und zu den Bestimmungsmerkmalen der Erscheinungsweisen, in denen sich ein Motiv präsentiert, gehören darum immer auch die Position, die es im Formverlauf einnimmt, und die Funktion, die es im Gesamtzusammenhang der Teile erfüllt. Position und Funktion aber können nur unmissverständlich sein, wenn wenigstens der Umriss der Form durch Tradition feststeht, sodass man mit genügender Sicherheit sagen kann, dass die Gestalt, in der ein Motiv an einer bestimmten Stelle erscheint, durch seine Funktion als Überleitung, Fortspinnung oder Coda bedingt ist. Das Verfahren aber, eine Entwicklung dadurch in einer bestimmten Richtung weiterzutreiben, dass man in anderer Hinsicht an einer Überlieferung festhält, ist charakteristisch für einen Konservatismus, der sich von bloßem Traditionalismus ebenso unterscheidet, wie er sich revolutionären Tendenzen entgegensetzt. Auch bei Wagner von entwickelnder Variation zu sprechen, würde eine Überdehnung des Terminus bedeuten, durch die er unspezifisch und unbrauchbar würde. Die Gesamtheit der Leitmotive, die ein Musikdrama wie ein Netz überzieht, ist allerdings von Wagner selbst im epilogischen Bericht über die Entstehung der Ringtetralogie als Resultat einer sich ins Unendliche verzweigenden Entwicklung interpretiert worden. Einer musikalischen Entwicklung, die sich in genauer Entsprechung zur dramatischen Entwicklung vollzieht. Und dass die Motive zum Teil sinnfällig oder latent voneinander abgeleitet sind, lässt sich ebenso wenig leugnen, wie die durch die unentbehrliche, aber zugleich verheerende Leitfadenliteratur unterdrückte Tatsache, dass die Motive keine starr identischen, sondern variable Gebilde sind. Von entwickelnder Variation aber kann nicht sinnvoll die Rede sein, weil ein durch Tradition gefestigter, formaler Umriss fehlt, innerhalb dessen die Abwandlung eines Motivs sich durch die wechselnden Funktionen, die es erfüllt, musikalisch begründen und rechtfertigen lässt. So bewunderungswürdig Wagners Kunst ist, eine bloße Klitterung von Partikeln zu vermeiden und zwischen Motiven, deren Erscheinen und deren Aufeinanderfolge primär im Text und in der szenischen Situation begründet ist, auch musikalisch bruchlos zu vermitteln, so wenig kann von einer übergreifenden Form, die einen musikalischen Funktionszusammenhang der Motive konstituiert, die Rede sein. Der Versuch von Alfred Lorenz, in den Musikdramen einfache Formen zu entdecken, erweist sich, wenn man die Prämissen analysiert, als gewaltsam spekulativ. Die Disposition der Motive bildet ein Analogon zur Harmonik, in der gleichfalls die Verkettung der Partikel zwingend ist. Eine Zentrierung aber und der tonalen Zentrierung entspricht die formale Geschlossenheit durch überschaubare Schemata, über weite Strecken fehlt. Die Differenz zwischen einer avancierten und einer konservativen, nicht traditionalistischen Haltung, die sich in der Harmonik und in der Motivtechnik beobachten lässt, zeichnet sich ebenso auch in der musikalischen Syntax ab. Wagner fügt musikalische Phrasen nach einem Prinzip aneinander, das Schönberg musikalische Prosa nannte, weil es sich durch eine Unregelmäßigkeit, die sich weder offen noch latent an Normen bindet, von einer Regelmäßigkeit, deren sprachliches Analogon der Vers ist, unterscheidet. In Wagners Syntax wechseln quadratische Gruppen, die zwei oder vier Takte umfassen, mit nicht-quadratischen, die aus drei, fünf oder sogar zweieinhalb Takten bestehen, in willkürlicher Folge ab, ohne dass die quadratischen Phrasen einen Vorrang oder ein Übergewicht erhielten oder die nicht-quadratischen als Varianten auf die quadratischen Grundgestalten reduzierbar wären. Von Brahms wurden irreguläre, von der Quadratur abweichende Bildungen keineswegs vermieden. Man kann sogar sagen, dass ihre gehäufte Verwendung zur stilistischen Eigenart von Brahms gehört. Varianten aber sind, anders als bei Wagner, fast immer auf Modelle, von denen sie abweichen, zurückbezogen. Das Grundmuster ist gleichsam überwachsen, manchmal bis an die Grenze der Unkenntlichkeit. Aber es ist, mag auch die Rekonstruktion schwierig sein, niemals aufgehoben oder ausgelöscht. Schönberg sprach bei Brahms nicht anders als bei Wagner von musikalischer Prosa. Es ist jedoch terminologisch zweckmäßiger, den Ausdruck nicht für eine Überformung der Quadratur zu gebrauchen, sondern ausschließlich für ein Verfahren, das die Geltung der Quadratur aufhebt und das Versprinzip durch dessen Gegenprinzip ersetzt. Die theoretische Perspektive, die man wählt, ist allerdings von der historiografischen Entscheidung, ob man Brahms als fortschrittlich rühmt oder ihn eben doch aufgrund der Dialektik von bewahrenden und weitertreibenden Momenten als musikalischen Konservativen auffasst, nicht unabhängig. Formprinzipien. Mit dem Gegensatz zwischen den ästhetischen Anschauungen, die bei den Wagnerianern einerseits und den Brahms-Anhängern andererseits herrschten, hing ein tiefgreifender Unterschied der Voraussetzungen, von denen man bei der Werkinterpretation ausging, eng zusammen. So unermesslich die hermeneutische, nach expressiven Inhalten und symbolischen Bedeutungen suchende Wagner-Literatur sich seit den 1870er Jahren ausbreitete, so gering blieb die Anzahl formaler und syntaktischer Analysen, obwohl Wagner selbst die Einseitigkeit der Wolzogenschen Leitfäden als Mangel empfand und eine Ergänzung durch Strukturuntersuchungen forderte. Umgekehrt waren die Werke von Brahms, vor allem die Instrumentalkompositionen, ein Gegenstand ungezählter Formanalysen, deren ästhetische Prinzipien bei Brahms naheliegen, aber nicht restlos adäquat sind. Denn zu dem rigorosen Formalismus, wie ihn Eduard Hanslicks Abhandlung vom musikalisch Schönen repräsentierte, hielt Brahms, dessen Urteil über das Buch allerdings schwankte, Distanz. Man muss jedoch, um Hanslick gerecht zu werden, den Formalismus, wie er eigentlich gemeint war, von dem Missverständnis, durch den er einen Succès de Scandale errang, trennen. Hanslick leugnete keineswegs, wie man ihm unterstellte, die Gefühlswirkung der Musik, sondern behauptete lediglich, dass der Kunstcharakter und der ästhetische Rang eines Werkes nicht von ihr, sondern von formalen Qualitäten abhängen. Und zweifellos erwartete auch Brahms vom Hörer, dass er sich auf der Grundlage oder vor dem Hintergrund expressiver Momente, die durchaus zu den Bedingungen des Interesses an einem musikalischen Gebilde gehören, aber nicht dessen Wesen ausmachen, auf Strukturen und Funktionszusammenhänge konzentriert. Um von der Methode der entwickelnden Variation, die, wie erwähnt, bei Brahms neben einer stufenreichen und dennoch zentrierten Harmonik zu den konstitutiven Merkmalen der musikalischen Logik gehört, wenigstens in flüchtigen Umrissen, einen Begriff zu vermitteln, mag es genügen, die Transformationen eines Motivs in der Exposition des ersten Satzes der ersten Symphonie zu verfolgen. Die langsame Einleitung Un poco sostenuto beginnt mit einem chromatischen Aufstieg in der Oberstimme, dem der Orgelpunkt des Basses wie eine Last anhängt und zu dem die Mittelstimmen einen Kontrapunkt in Gegenbewegung bilden. Aus dem chromatischen Motiv geht das Hauptthema des Allegro hervor, wobei durchaus im Sinne des traditionellen Verhältnisses zwischen einer noch unentschiedenen Introduktion und einem energisch zugreifenden Hauptsatz die vage Rhythmik des Anfangs in eine pointierte Synkope umgewandelt erscheint. Das chromatische Motiv wird in den Bass versetzt und bildet die Gegenstimme zu einem Motiv aus zwei Terzen, das gleichfalls aus der langsamen Einleitung stammt. Die in der Introduktion voneinander unabhängigen Gedanken werden im Hauptthema übereinander geschichtet. In der Fortsetzung des Hauptthemas, die an eine Durchführung erinnert, erscheint das chromatische Motiv, wiederum als Kontrapunkt zu dem Terzmotiv, im Bass in der Umkehrung, also abwärts statt aufwärts. Dass das chromatische Motiv mit dem Terzmotiv im Bass als Seitenthema wiederkehrt, scheint dem Dogma, das für die Sonatenform ein Antagonismus der Themen grundlegend sei, zu widersprechen. Das Seitenthema, bei dem Brahms espressivo und dolce vorschreibt, unterscheidet sich jedoch trotz gleicher motivischer Substanz in seinem Ausdruckscharakter so weitgehend von dem entschiedenen Hauptthema, dass man von kontrastierender Ableitung sprechen, also einen Terminus gebrauchen kann, der von Arnold Schmitz für das Verhältnis zwischen Haupt- und Seitenthema bei Beethoven geprägt worden ist. Er besagt, dass ein gemeinsames Substrat der Themen entgegengesetzte Erscheinungsformen annimmt. Die Fortsetzung des Seitenthemas ist eine Art Nachsatz, wird aber erst dann als ergänzender und nicht angestückter Teil erkennbar, wenn man aus ihr einen absteigenden chromatischen Gang heraushört, der sich als Umkehrung des chromatischen Aufstiegs interpretieren lässt. In der Schlussgruppe erscheint das chromatische Motiv als Kontrapunkt zur Umkehrung des Terzenmotivs im Bass, synkopierend in den Spitzentönen der Oberstimme. Man kann also, wie die Analyse trotz ihres fragmentarischen Charakters zeigt, ohne Übertreibung sagen, dass der chromatische Aufstieg, dessen Transformationen keineswegs lückenlos registriert wurden, eine motivische Substanz bildet, die in immer wieder anderen Gestalten und mit wechselnden formalen Funktionen den ganzen Satz durchdringt. Das Prinzip der entwickelnden Variation tendiert bei Brahms zu universaler Geltung. Thank you. Ein Vergleich mit Wagners Formdenken ist, obwohl Wagner 1879 in der Abhandlung über die Anwendung der Musik auf das Drama einen Anspruch auf symphonische Strukturierung der Musikdramen erhob, streng genommen kaum möglich. Man kann aber an einer Instrumentalkomposition wie der Trauermusik für Siegfried, die im dritten Akt der Götterdämmerung den Übergang von der zweiten zur dritten Szene bildet, wenigstens zeigen, wie Wagner verfährt, wenn er an keinen Text gebunden ist und die dramatische Situation nichts anderes nahelegt, als dass die Erinnerung an Stationen der Siegfried-Handlung und an deren unmittelbare Vorgeschichte heraufgerufen wird. Charakteristisch für Wagner ist ein Verfahren der motivischen, vor allem der rhythmischen Assoziation, durch das ein innerer Zusammenhang suggeriert wird, ohne dass von Entwicklung in dem Sinne, wie sie für den symphonischen Stil bei Brahms konstitutiv ist, die Rede sein kann. Der Anfang der Trauermusik ist in 3 plus 4 plus 3 plus 5 Takte gegliedert. Die erste und die dritte Phrase sind, abgesehen von der Quarttransposition, identisch, sodass man unwillkürlich dazu neigt, auch die Fortsetzungen als korrespondierende Teile aufeinander zu beziehen. Und die rhythmische Übereinstimmung der Anfangstakte, verbunden mit einem Quartsprung abwärts, genügt wegen dieser Erwartung von Komplementarität, um einen Zusammenhang herzustellen, der als Entsprechung wirkt. Im Nachsatz kann man die Synkope des zweiten Taktes als Variante zum punktierten Rhythmus des ersten Taktes auffassen. Die Synkope in dem Bassmotiv der folgenden Taktgruppe erinnert also nicht nur an den rhythmisch gleichen zweiten Takt des Nachsatzes, sondern auch, was für das Formverständnis von Bedeutung ist, indirekt an den syntaktisch analogen ersten Takt. Der synkopierend einsetzende Bass erstreckt sich als Fundament der Oberstimmenmotive über 7 Takte und ist, entgegen dem ersten Eindruck, für den musikalischen Zusammenhang ausschlaggebend. Denn von ihm, nicht von den Oberstimmen, wird die Fortsetzung abgeleitet, und zwar durch Abspaltung eines zweitaktigen Sequenzmodells. Technik der Abspaltung und Sequenzierung ist ein Durchführungsverfahren, dessen Sinn in der symphonischen Tradition darin besteht, zu einem Ziel zu führen. Und das Schwertmotiv, das der Sequenz folgt, wirkt vor dem Hintergrund der geschichtlichen Überlieferung als Resultat, das aus der Vorbereitung hervorgeht. Das Schwertmotiv ist andererseits mit dem Welsungenmotiv, das den Anfang der Trauermusik bildet, durch rhythmische Assoziationen verbunden. Beide Motive bestehen aus einem gedehnten Ton, einer langsamen Punktierung und einer raschen Punktierung. Und die rhythmischen Details treten im Welsungenmotiv dadurch auffällig und selbstständig hervor, dass sie gewissermaßen quer zum Takt einen Konnex zwischen den beiden Teilen des Motivs herstellen. Man kann also entgegen einem aus dem 19. Jahrhundert stammenden und niemals ganz verstummten Vorurteil bei Wagner schwerlich von Formlosigkeit sprechen. Zwischen den Motiven wird vielmehr, obwohl die Aufeinanderfolge auf dem Prinzip der Reihung beruht und zum Teil von außen bestimmt ist, durch eine Kunst des Überganges, die Wagner selbst als seine feinste Kunst rühmte, ein Zusammenhang hergestellt, der sich technisch als motivische oder rhythmische Assoziation bestimmen lässt. Sie hörten die 20. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte, Wagnerianer und Brahminen von Professor Dr. Karl Dahlhaus. Das Thema der 21. Kollegstunde, Tschaikowski und das mächtige Häuflein von Dr. Siegfried Schiebli. Funkkolleg Musikgeschichte. 20. Kollegstunde, Wagnerianer und Brahminen, Autor Professor Dr. Karl Dahlhaus. Am 29. Dezember 1862 schrieb Johannes Brahms aus Wien an Josef Joachim: Wagner ist hier und ich werde wohl Wagnerianer heißen. Hauptsächlich natürlich durch den Widerspruch, zu dem ein vernünftiger Mensch gereizt wird, gegenüber der leichtsinnigen Art, wie die Musiker hier gegen ihn sprechen. Brahms erklärte sich sogar durch Vermittlung von Peter Cornelius dazu bereit, Orchesterstimmen der Meistersinger zu kopieren. Ein Jahr später, im Februar 1864, traf er bei einem gemeinsamen Freund mit Wagner zusammen und spielte auf dessen Wunsch seine Variationen über ein Thema von Händel. Einer der Gäste erzählt: Es ist mir noch in frischester Erinnerung, mit welch ungeheuchelter Wärme Wagner, dem das Lob eines Werkes, das ihm nicht zusagte, zu jeder Zeit unmöglich war, den jungen Komponisten mit Anerkennung überschüttete und wie überzeugend er über alle Details der Komposition sprach. Man sieht, sagt er zum Schlusse, was sich in den alten Formen noch leisten lässt, wenn einer kommt, der versteht, sie zu behandeln. Anderthalb Jahrzehnte später fühlte sich Wagner, statt weiterhin zu bewundern, was sich in den alten Formen noch leisten lässt, irritiert durch die Erfolge, die Brahms 1876 mit der ersten und 1877 mit der zweiten Symphonie erzielte. Dass die Symphonie, von der Wagner 1851 in Oper und Drama behauptet hatte, sie sei im Musikdrama aufgehoben und einer selbstständigen Entwicklung nicht mehr fähig, vom Publikum als gewissermaßen wiedererstandene und gleichberechtigt an die Seite des Musikdramas tretende Gattung akklamiert wurde, provozierte Wagner 1879 in dem Aufsatz über das Dichten und Komponieren seinem Ausfall gegen Brahms, der zu den weniger erfreulichen Zeugnissen seines Humors gehört. Ich kenne berühmte Komponisten, die ihr bei Konzertmaskeraden heute in der Larve des Bänkelsängers, morgen mit der Halleluja-Perücke Händels, ein anderes Mal als jüdischen Czardasch-Aufspieler und dann wieder als grundgediegenen Symphonisten in einer Nummer 10 verkleidet antreffen könnt. Ihr lacht. Das habt ihr leicht, ihr witzigen Zuschauer. Aber jene selbst sind dabei so ernst, ja streng, dass einer von ihnen ganz besonders zum ersten Musikprinzen unserer Zeit diplomiert werden musste, damit euch das Lachen verwiesen wäre. Vielleicht aber lacht ihr gerade wieder darüber. Dieser ernste Musikprinz würde euch nämlich von vornherein sehr langweilig erschienen sein, wenn ihr Schlauen nicht eben dahinter gekommen wärt, dass etwas gar nicht so besonders Würdiges unter der Maske stecke, sondern jemand ganz euresgleichen, mit dem ihr nun wieder Maske spielen könnt, indem ihr euch anstellt, als ob ihr ihn bewundertet, was euch nun wieder amüsiert, wenn ihr gewahrt, dass er sich die Miene gibt, als glaube er euch. Wagners Polemik richtete sich eigentlich nicht gegen die Symphonien von Brahms als Werke, auch nicht gegen deren Erfolg, sondern gegen die Funktion dieses Erfolgs in einem Parteienstreit, der seit ungefähr 1860 die musikalische Öffentlichkeit in Gegner und Anhänger Liszts und Wagners spaltete und in dem Brahms wider Willen zum Gegenpapst erhoben worden war. Die Konfrontation war jedoch in einem Missverständnis begründet. Zwar hatte Brahms, und zwar aus Überzeugung und keineswegs aus bloßer Loyalität gegenüber einigen Freunden, 1860 das fatale Manifest unterschrieben, das sich gegen das, wie es da hieß, Treiben der Neudeutschen richtete. So entschieden er aber Liszts Kompositionen und ästhetische Theorien verachtete und als bloßen Schwindel abtat, so ausgeprägt